Folge 4 des wundervollen Podcasts mit mir, German Truck Driver, und dem guten Rainer, a.k.a. Druckverlust. Grüß dich, Rainer. Einen wunderschönen guten Tag, Kai. Ah, vierte Folge, geil. Ja. Wo ich auch gleich mal auf dein Video eingehen möchte, dein letztes YouTube-Video. Ah ja, warte, bevor wir darauf eingehen. Ich wollte mich, bevor ich das vergesse, bedanken bei den Leuten, die uns bewertet haben bei Spotify. Ja, genau, habe ich auch gesehen. Mega, oder? Ja, also ich habe am Anfang, als wir die Podcast-Folge fertig hatten, bin ich dann an mein Handy, bin auf Spotify und wollte uns selbst bewerten und habe es nicht gefunden und denke mir, hey, jetzt hast du den Leuten gesagt, die sollen es bewerten und ich weiß selber nicht wo. Ja. Und jetzt vorgestern oder so habe ich es dann gesehen. Tatsächlich unter unserem Bild ist halt so ein kleiner Button mit so Sternen. Ich glaube, wir haben 4,8 von 5. Also durchweg positiv Bewertungen und da könnt ihr einfach draufklicken und dann uns 1 bis 5 Sterne geben. Und die das schon gemacht haben, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hilft uns sehr, dass ihr uns bewertet. Genau, auch von mir ein riesen Dankeschön. Was ist denn mit meinem letzten Video? Ich sehe ja, du fährst ja im Moment Nachtschicht und da sehe ich schon die ganze Zeit, wie du dich von Stau zu Stau hangelst, ne? Und ich denke immer, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Ne? Das kann nicht wahr sein, was da los ist. So, das ist die Hölle. Das, und vor allen Dingen, überleg mal, wir fahren nachts. Ne? Nachts. Und dann rasen wir wirklich von Stau zu Stau. Ich hatte bis jetzt Glück, bis auf letzte Woche ein paar Mal. Aber ich denke mal, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Ne? Und guck das Video so entspannt zurückgelehnt und denk so, okay Kai, du könntest auch bei uns fahren. Das ist genau dasselbe. So. Es ist ein Drama mit diesen Baustellen. Ne? Die haben ja jetzt hier auf der A7 hier bei mir, bei Göttingen, haben sie ab Drammetal komplette Baustelle oder kurz nach Drammetal bis hier Lutherberg hoch. Also diese ganze Strecke ist eine Baustelle und auf der anderen Seite auch. Und da möchte ich nicht wissen, was da tagsüber los ist, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, wie Hamburg-Elbtunnel tagsüber. Oha. Ja, der Elbtunnel, gab es eigentlich mal eine Zeit, wo der Elbtunnel mal komplett fertig war? Ich glaube nicht, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern, sagen wir es mal so. Das können wir, du. Junge. Wie war deine Woche? Ja, meine Woche war relativ, ja, nicht entspannt diesmal, ne? Durch die ganzen Staus und deswegen sagte ich ja gerade mit deinem Video und so hier und da. Und Hashtag Montag übrigens, ne? Für die Leute, die bis dahin geguckt haben, du weißt. Ja, ich guck geil. Ich guck die Videos immer komplett so. Und also die Woche, die war echt, ja, nicht schön. Überhaupt nicht, ne? Hier Unfall, da Stau und das, du kriegst irgendwann, ich sag immer, du kriegst einen Föhn, ne? Also du hast halt irgendwann keinen Bock mehr und freust dich nur noch aufs Wochenende. So, aber ja, ansonsten war das eine entspannte Woche. Wie war deine? Erzähl. Ich überlege gerade, war nichts Spektakuläres, außer doch, ich habe meine Presseakkreditierung für die IAA bekommen, da habe ich meinen Presseausweis bekommen jetzt. Wollte ich mit dir auch nochmal sprechen, du fährst ja auch zur IAA, ne? Genau, ich fahre auch zur IAA, ja. An den öffentlichen Tagen, ne? Ja, genau richtig. Wir fahren da normalerweise immer als Firma hin. Und ich habe nie zugesagt, immer, also seit Jahren schon. Und wir kriegen die Tickets auch irgendwie immer von irgendeiner Firma. Frag mich aber jetzt bitte nicht von wem, weiß ich wirklich nicht. Und und da habe ich denn dieses Jahr das allererste Mal zugesagt. So, aber ja, schauen wir mal, wie es wird. Ne? Also das wird auf jeden Fall Samstag sein. Okay, ich muss mal gucken. Also ich habe mit meinem Kameramann gesprochen, ob der da Zeit hat und ob ich den da buchen kann. Dann wollte ich einen Tag an dem nicht öffentlichen Tag, also wo halt nur Journalisten etc. zugelassen sind, damit ich dort an den Ständen und bei den Herstellern in Ruhe drehen kann. Und dann wollte ich vielleicht an einem Tag, der öffentlich ist, vielleicht dann den Samstag, auch da sein und dann am liebsten mit einem Handmikrofon, wie Aaron Troschke mäßig, ein paar Leute interviewen und ein bisschen über die Messe laufen. Ich hoffe, das lässt sich einrichten und der Kameramann ist nicht zu teuer, weil man muss... ganz klar, kostet halt richtig Geld, ne? Ja, das stimmt. Deswegen nehme ich immer für sowas, wenn ich denn sowas mache, nehme ich immer meine Stieftochter mit. Ne? Die macht das wirklich gut. Also von daher. So, ich habe gerade schon getrunken. Ich habe das sonst auch immer so gemacht. Oder ich bin an den Ständen, also das wäre auch Plan B. an die Stände gehen und einen von den Mitarbeitern die Kamera in der Hand drücken und guck da rein und das muss in der Mitte sein, mehr brauchst du eigentlich nicht machen. Das wäre Plan B. Aber tatsächlich ist halt der Tobi, der bei der Polizeireportage, der mich da begleitet hat, sehr geiler Kameramann mit sehr geilem Equipment, der hat eine sehr geile Kamera mit super Bild und ich will tatsächlich versuchen halt mal auch so ein bisschen investigativ über die Messe zu laufen und ein paar Leute zu interviewen mit Handmikro und ein paar Scherze machen und hin und her, ein paar Leuten auf den Keks gehen, da habe ich echt Bock drauf, habe ich noch nie gemacht. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob der Zeit hat. Was interessiert dich bei der Messe genau? Hast du irgendein Ziel oder gehst du einfach allgemein nur jetzt zum ersten Mal hin? Also beides, ja. Also ich gehe zum ersten Mal hin und ja, ich interessiere mich tatsächlich, die meisten wissen das, für das Thema Elektro und LKWs. Der ein oder andere hat ja schon mitgekriegt, dass Volvo welche schon im Umlauf hat und all sowas. Und ja, und dann würde ich gerne ein paar Leute von Kögel interviewen, tatsächlich, weil die nicht schöne Sachen machen. Also die Ingenieure jetzt, ne? Also, oha, oha. Das glaubst du gar nicht. Also diese neuen Kögel-Trailer, ich muss die hin und wieder mal ziehen von DHL. Das glaubst du gar nicht, wie die aufgebaut sind. Da denkst du nur, Junge, was haben die geraucht bei Kögel? Ja, die Konsole, wo du die Schläuche und Kabel anschließt, ne, die sind so weit auseinander. Die kriegst du hast ja eine normale Reihenfolge, wie du die Schläuche und Kabel anschließt. Also rot nie alleine, ja. Du weißt das. Ja, genau, so. Genau, gelb und dann rot. Genau, du steigst ja auf der Fahrerseite ein. Ich glaube, bei Scania ist das genauso, zwischen Trailer und Zugmaschine. Ja. Und dann schließt du halt aus, sag mal, Gewohnheit und Sicherheitsgründen den roten zuerst nicht an. Ne? Das heißt, du schließt den gelben an. Wenn du den gelben aber angeschlossen hast, der ja praktisch auf der Fahrerseite ist, und du danach den roten anschließen willst, ist der viel zu weit weg. Du kriegst das nicht hin, weil die Konsole halt so übermäßig breit ist. Ich sag jetzt mal, drei Viertel des Trailers ist Konsole, von der Breite her gesehen. Und das ist der erste Punkt. Da kommst du überhaupt nicht ran. Also geil wäre es gewesen, wenn es so wie früher war, der Einstieg auf der Beifahrerseite war. Ne? Aber seitdem mit dem AdBlue und sowas ist der Einstieg ja auf der Fahrerseite. Ich weiß gar nicht. Weißt du, ob das wirklich am AdBlue liegt? Ich weiß es nicht. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weil du es jetzt gerade eingeworfen hast. Genau, ich nämlich auch nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die ersten Autos, die mit AdBlue kamen, den Einstieg auf der Fahrerseite hatten. Also ob das jetzt tatsächlich der Grund ist, boah, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall. Naja, vielleicht kann der eine oder andere da draußen, der uns zuhört, da mal uns eine Nachricht schreiben, entweder über die Instagram-Seite Helden der Straße oder mir über die Facebook-Seite oder dem Rainer, ich weiß, über Instagram irgendwie, dass wir, vielleicht weiß da ja einer mehr. Genau, kontaktiert uns einfach. Das wird mich tatsächlich interessieren. Was ich den Kögel-Mitarbeiter noch fragen will, vielleicht weiß das ja, weil ein Ingenieur wird da wohl kaum anwesend sein, glaube ich. Die Kurbel, wenn du die Beine runterkurbeln willst, die ist ja arretiert bei den meisten Trailern, ist ja logisch, damit die während der Fahrt nicht durch die Gegend wackelt. Und die ist aber so weit drin, ich sag dir nochmal ganz liebevoll, ich geh mal kurz am Trailer lecken, weil du kriegst sonst die Kurbel nicht raus. Dein Kopf hängt wirklich direkt an der Plane. So, ich weiß, ich bin jetzt kein Riese, aber selbst bei größeren Leuten ist das genauso. Ne? Also du musst einen halben Limbo tanzen, damit du an diese Kurbel rankommst, an die Arretierung. Ich bin gespannt, ob sie vor der Kamera das Thema mit dir debattieren. Ich glaube nicht. Ich glaube die, auch nicht. Nee, da sind die alle immer sehr zurückhaltend und dann, so wie ich das ja mitbekommen habe, dann müssen sie irgendwen anders holen und dann kommt dann der Chef des Standes und der sagt, nee, das machen wir off-Kamera und bla bla. Da wird kaum einer, selten, dass die vor der Kamera so ein bisschen kritikfähig sind. So. Ja, ich weiß. Deswegen, ich habe zu meinem Chef schon gesagt, ich mache die Interviews tatsächlich mit Kögel zum Schluss, falls ich rausfliege. Keine Ahnung. So, das ist aber noch lange nicht alles. Immer noch nicht. Dann gibt es ja auch die Konsole, wo Bremse, Fahrniveau ist, hinten am Trailer, du weißt es. Ja. Und ich, das, Kai, das, wenn du das siehst, denkst du nur, Junge, was mit denen nicht richtig? Die haben die Konsole abgeflacht nach innen rein und da sind die Knöpfe und Hebel drin. Das heißt, auch da musst du wieder einen halben Limbo tanzen, damit du da rankommst. Ich denke, das gibt's doch nicht. Warum machen die nicht wie alle anderen einen viereckigen Kasten da hinten ran und dann war's das? Nein, nicht Kögel. Nein. Und ja, da musst du mal fragen, warum die das, was das für eine Bewandtnis hat, ne? Ja, genau. Das ist ja für den Fahrer ist das komplett unpraktisch. Vielleicht gibt's einen Grund, warum das so ist, und vielleicht können die den auch argumentieren und erklären. Dann bin ich auch sofort dabei, auf jeden Fall. Aber das habe ich so noch nicht gesehen. Allerdings die Türverschlüsse, die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen und das ist auch geil. Die ziehst du mit zwei Fingern auf und das war's. Ja, vielleicht fängst du mit einem Lob an. Ja, ich glaube auch, das sollte ich machen. Wir fangen hinten am Trailer an, das ist super, und ja, arbeiten uns nach vorne. Und danach also ich tatsächlich gehen. Also du willst nur zu Kögel und sonst und dann Elektro, bla bla bla, ne? Ja, ja, es gibt noch einige andere Themen, die mich da so interessieren, aber Hauptschwerpunkt ist tatsächlich die Elektromobilität, weil ich nicht glaube, dass ein reiner Akkubetrieb für LKWs funktionieren kann. Und das mit Kögel ist halt, ich sag jetzt mal, kleiner Spaß noch mit am Rande, so, ne? Aber es gibt da halt noch einige andere Themen, die mich interessiert, und zwar die ganze Kameratechnik und Sicherheitstechnik, gerade bei Mercedes. Mercedes ist da immer on top, was die Sicherheitstechnik, ach, und zu Scania will ich auch noch. Zu Scania will ich noch und will fragen, was die sich dabei gedacht haben, die Kameras so weit runterzusetzen. Aber ja, damit man die Getränke abstellen kann, das haben wir doch schon geklärt. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja, richtig. Ich will tatsächlich zu Iveco. Ja. Weil die haben immer so hübsche Mädels vorne am Eingang stehen. Oha. Also das kann ja Iveco, ne? Da stand, als ich das letzte Mal auf der IAA war, das ist jetzt schon echt eine Weile her, stand am Eingang so eine Body gepaintete, nee, gar nicht, stimmt, falsch, die hatte so ein, also ein, den engsten Body-Latex-Dings Iveco-Ding an, was ich je in meinem Leben gesehen habe. So eine braunhaarige Italienerin, also das wäre der gute Auftakt für mein Video, dass ich die Begrüßung sprechen lasse. Ansonsten interessiert mich tatsächlich der Hersteller Quantron. Oh, der sagt mir gar nichts. Ja, die habe ich auch schon so angefragt, pressemäßig, aber ich habe keine Antwort bekommen. Die bringen demnächst einen Wasserstoff-LKW raus. Und zwar soll der eine reale Reichweite, steht extra dabei, von 600 bis 700 Kilometern haben, bei maximaler Belastung. Oha, das sagt genau. Mir ja gar nichts, Alter, wieso ist das an mir vorbeigegangen, gibt's doch gar nicht. Ja, I don't know, warte mal, kann ich hier Daten, warte mal. Genau, das ist der FCEV EU Heavy Truck, circa 400 kW hat der. Wie viel ist ein 400 kW umgerechnet in PS? Mal 1,36. Ah, muss ich das jetzt ausrechnen? Nee, ne? Ich versuche gerade, mein altes Gehirn sagt, nö. also wie gesagt, Quantron ist, batteriemäßig haben die auch LKWs kleiner hin und her, und die bringen jetzt ihren Heavy Truck raus. Und lokale emissionsfrei, bla bla, Wasserdampf vermittelt, hohe Systemwirkungsgrad, Steuer- und Mautbefreiung, geringe Wartungs- und Betriebskosten, bla bla bla. Und ich hoffe, dass Quantron auf der Messe ist, weil den möchte ich mir angucken, wenn er da sein sollte. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch wieder so ein Thema, das interessiert mich wirklich ziemlich hart. Der soll rauskommen, zweite Quartal 2023. Okay. So früh schon, überleg mal. Ja. Uiuiui. Der steht hier auch bei, unter anderem kompromisslose Alltagstauglichkeit, und die greifen damit den Markt an, ne? Und wenn du dir jetzt überlegst, der ist wirklich, es gibt noch keine Bilder außer, warte mal, ich kann dir mal kurz, ich schick dir mal den Link, warte mal. Mhm. So, da hast du den Link. Da gibt es halt noch keine Bilder dazu. Also für die Zuhörer, es wird geschrieben Quantron, Quantron. Und da müsst ihr oben bei der Homepage auf Q-Mobility gehen und dann auf Heavy Truck. Und da seht ihr nicht viel, aber da seht ihr schon ein paar Daten. Eine Silhouette, von dem. Aber die Silhouette sieht schon ganz geil aus. Silhouette sieht ganz geil aus. Und ich bin auch gespannt, ob ein paar, ich sag mal so, damals war es ja auf der IAA so, wo der Future Truck von Mercedes da stand. Mhm. Und so ein bisschen ähnlich sieht er von den Konturen auch so aus, finde ich. Ja. Und ich glaube, die LKW-Hersteller, also ich glaube, Scania geht einen ganz eigenen Weg derzeit. Die gehen ja immer noch weiterhin auf Diesel. Ja. Ne, die haben ja da diesen, wo ich da das letzte Mal in Schweden war. Und alle anderen, glaube ich, kommen. Ich weiß nicht, ob sie auf der, diese IAA damit um die Ecke kommen, aber ich glaube, Mercedes wird demnächst irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren bestimmt einen Paukenschlag in Form von Wasserstoff oder E-Mobilität an den Markt bringen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, ja. Die müssen, die Hersteller allgemein müssen ja jetzt so langsam mal ein bisschen umdenken. Und die sind da schon, ich denke, auch schon länger dabei, glaube ich. Und, ja, ja, die sind dabei, die sind dabei. Aber ich habe so das Gefühl, weil ich glaube, Mercedes möchte ja, und ich kann das Datum jetzt nicht mehr sagen, aber ich glaube Ende 2020, irgendwann hier 25, 26, 27, weiß nicht was, ja komplett den Verkauf der Brennstoff, der Verbrenner-LKWs einstellen, ne? Und das ist schon eine Hausnummer. Und da habe ich mich mit Journalisten drüber unterhalten, das war in Schweden, in der Hotellobby beim Bierchen, und da haben die gesagt, weil Mercedes ist ja mit noch, glaube ich, mit der LKW-Hersteller, der die meisten Verbrenner-LKWs auf den Markt bringt, verkaufszahlentechnisch. Ja. Und wenn die sagen, wir schaffen die komplett ab, dann müssen die ja jetzt schon was in der Hinterhand haben, damit die das kompensieren können. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Und was die da dann geplant haben, also ich glaube, in den nächsten, also Ende der 2020, oder sagen wir mal in den nächsten 5 Jahren, wird es richtig einen Paukenschlag nach dem anderen geben von den ganzen Herstellern, die jetzt in den Forschungslaboren etc. an Wasserstoff und E-Mobilität arbeiten. Und ich denke mal, so in 5 Jahren spätestens werden die ersten Launches kommen. Und ich bin echt gespannt, was die sich da einfallen lassen. Und ich bin gespannt, wie sich die Form ändert. Weil ich glaube, die herkömmliche Form, so wie wir es jetzt aktuell von allen LKWs haben, ich glaube, das wird sich ändern. So wie der Quantron auch. Ähnlich ein bisschen aussieht wie der Future Truck, weißt du, so aerodynamisch mäßig runder. Irgendwie werden die da, glaube ich, jetzt langsam hingehen. Bei E-Mobilität sowieso muss die ja mehr Rundungen haben und damit der Luftwiderstand gemildert wird, ne? Ja, richtig. Der CW-Wert muss runter auf jeden Fall. Und deswegen sehe ich das ja auch gerade bei dem Quantron, auch mit der Verkleidung hinten über den Reifen. Das machen einige. Voll geil aus, oder? Das sieht geil aus, ja. Das machen ja einige Trailerhersteller, machen das ja auch schon länger, schon viel, viel länger. Und wir hatten das auch mal als Thema im Stream. Und da habe ich gesagt, ey, das bringt 0,2% Spritersparnis, ne? Und das hört sich für die meisten erstmal nicht viel an, aber da müsst ihr mal das mit den Augen eines Unternehmers sehen. 0,2% ist am Ende von so einem Trailerleben schon arschvoll Geld, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und das ist der Grund, warum das einige machen. Ne? Genauso wie die Seitenverkleidung bei ja, den oder nach hinten raus. Hinten bei den Hecktüren gibt es ja auch nochmal die Verlängerung, dass hinten die Luftverwirbelung direkt bei den Hecktüren nicht stattfindet, sondern dass es gerade abgeleitet wird. Da gibt es ja, manchmal sieht man da auf der Bahn so einen Trailer. Kennst du die? Ja. Genau. Ich weiß aber nicht, was das jetzt bringt an Spritersparnis. Das weiß ich leider nicht. In Zahlen kann ich es dir nicht sagen, aber normalerweise ist es halt so, dass die Luft halt am Auflieger oben, unten, rechts, links langläuft und dann hinten an der Hecktür eine Verwirbelung stattfindet, die quasi ein kleines bisschen den LKW ausbremst. Also quasi, es zieht so ein bisschen nach hinten die Luft, weil die sich hinten verwirbelt wie so ein Sog. Ja, genau. Und genau. Und wenn das so abgeleitet wird, dann entsteht das nicht mehr und dadurch hast du eine enorme Spritersparnis. Aber wenn wir gerade dabei sind, wir wollten ja sowieso in diesem Thema so ein bisschen E-Mobilität besprechen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so dringend wäre für die Spediteure, dann würde ja eigentlich jeder zweite Spediteur langsam eine Spritsparprämie einführen. Aber das machen ja die wenigsten, ne? Habt ihr sowas? Ja. Nee, leider nicht. Wir auch nicht. Also ich kenne zwar zwei Firmen, die das so machen, aber wir sind da nicht dabei. Ja, und da kann, das verstehe ich halt nicht, da kannst du halt echt eine Menge sparen, ne? Ja. Also es gab ja mal eine Zeit, da hatte ja fast jeder Unternehmer die LKWs auf 85 gedrosselt. So, und das haben sie aber auch alle wieder abgeschafft irgendwie. Ja. Warum weiß ich jetzt nicht? Wahrscheinlich, weil die Fahrer halt sich sehr dermaßen drüber aufgeregt haben. Aber so eine Spritsparprämie, so ein Anreiz für die Fahrer, dass sie halt mehr Geld sich verdienen können, indem sie einfach sparender fahren, haben die wenigsten. Und das verstehe ich halt nicht, weil da können die halt wirklich Geld noch sparen, ne? Ja, das stimmt. Also, da bin ich auch ehrlich, wenn mein Chef zu mir ankommen würde und sagt, ey, komm, du kriegst jetzt 200, 300 Euro extra, wenn du nicht schneller als 83 fährst oder 85 oder was weiß ich, da wäre ich sofort dabei, ne? Sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich auch. Ich hatte das damals bei einer Spedition tatsächlich, die hatten dann so, gab es Ende des Monats immer so Auflistungen, welcher Fahrer wie viel Verbrauch hatte. Und der niedrigste war auf Platz 1, hatte dann, keine Ahnung, 100 Euro netto bekommen und so weiter, ging das dann nach unten. Das wurde über das Fleetboard ausgewertet und da wurde aber auch dann zugerechnet, welche topografischen Anforderungen er hatte. Also Fahrer, die zum Beispiel viele Berge etc. gefahren haben, die wurden halt anders bewertet als Leute, die auf dem Flachland nur gefahren sind. Ja. Weil die Leute, die Berge halt nur haben, die kommen ja niemals an die Verbräuche von Leuten auf dem Flachland. Nee, genau. Und das wurde gegen aufgewertet. Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht genau, aber das gab es. Da bin ich tatsächlich auch 85 gefahren. Ja, also ich bin auch so ein Flachlandkutscher übrigens, aber jeder weiß es. Ich habe keine Berge. Ja, ja, ich weiß, also, ja, ja. Also außer die Steigung im Elbtunnel, ne? Das war's. Oh ja, das ist also, natürlich. Das ist ja, ja, da musst du schon so reden. Nein, Quatsch. Also, hast du über E-Auto schon nachgedacht im privaten Bereich? Ja, mein nächstes Auto wird tatsächlich ein Elektroauto. Und ich weiß, dass ich auch mit meiner Meinung nicht immer übereinstimme. Ich sag jetzt mal mit meiner Community oder mit Teilen meiner Community. Aber die Vorteile liegen. Einige stellen sich sogar hin und sagen: ey, bist du denn für ein Ökoterrorist? Das hat damit im Grunde genommen gar nichts zu tun. Ich sag immer, wer schon mal ein Elektroauto gefahren ist, ja, der ja, will das. Ja. Der will das. Der ja, will das einfach. Ja. Ja. Kurzgeschichte, ich hatte mich eigentlich zu Anfang des Jahres für ein. Ich hatte ein E-Auto schon bestellt. Mhm. Und zwar war das im Januar, hatte ich mir, oder ich weiß nicht, wann er rauskam, der Ford Mustang Mach-E, den hatte ich mir bestellt. Ja. Versehentlich dreimal. Oh. Falls zwei kaputt gehen. Ja, nein, ich habe mich über die Webseite eingeloggt und habe mir den online bestellt und dann gab es halt einen Cookie-Fehler. Und dann habe ich halt wieder neu refreshed und habe den wieder bestellt. Dann gab es wieder einen Fehler, habe den wieder refreshed, wieder neu bestellt. Das war auf dem Sonntag. Und auf dem Montag rief mich der Verkäufer an und hat gesagt, Herr Nussbaum, ich habe eine kurze Frage. Wollen Sie den wirklich dreimal haben? Und ich sage, nee, eigentlich einmal. Ja, aber Sie haben drei bestellt. Ich sage, um Gottes Willen. Da gucke ich da rein, und dann war da irgendwie Rechnung 90.000 oder so. Oha. Oder, ne, das wurde dann da storniert. Habe ich mir den bestellt und nach einem halben Jahr habe ich da mal reingeguckt ins Dashboard und dann war der immer noch als bestellt und nicht in Bearbeitung oder nicht in Produktion. Und dann habe ich die dann angerufen im Autohaus und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Wann wird denn das Teil mal gebaut? Weil der kommt ja auch noch aus Mexiko. Das dauert ja auch ein bisschen. Und ich habe ja gesagt, ich brauche ein Auto in 1,5 Monaten. Und ich habe den ja vor einem halben Jahr schon bestellt, weil mein Auto dann wegging. Und dann sagte Herr Nussbaum, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben diese Halbleiterproblematik und es kann sein, dass Sie noch ein Jahr noch mehr warten müssen. Oh, wow. Ich sage, ich warte doch nicht 1,5 Jahre auf ein Auto. Nee. Und dann habe ich den tatsächlich abbestellt. Ich brauchte aber dann ein Auto und deswegen ist es dann nochmal ein Diesel geworden. Aber ich habe den Mach-E mit den großen Batterien ja mal Probe gefahren, als der rauskam. Mhm. Rainer. Ich bin Freundin dabei, Beifahrersitz so. Und ich sage so, ich trete jetzt mal drauf, mal gucken, was passiert. So auf der Geraden, ne? Und ich habe es noch nicht gemacht vorher, wirklich nicht. Mhm. Alter Finne. Ja. Ich habe gedacht, wir finden uns auf dem Rücksitz wieder. Das war ja so krass. Ja. Das, und genau das meine ich ja. Und das, also die Elektromobilität, ja, ob das jetzt umweltfreundlich ist oder nicht, oder das sind Diskussionen, das müssen andere machen. Weißt du, was ich meine? Das müssen Leute machen, die davon auch richtig Plan haben. Für mich in erster Linie ist es, und das sage ich auch immer wieder, gerade im LKW-Bereich, welcher LKW-Fahrer freut sich denn nicht, wenn du aus dem Stand das volle Drehmoment hast? Ja. Sag ich doch, das bedenken die wenigsten. Da ist ein Berg überhaupt kein Problem mehr. Das Ding wird da hochziehen. Genau, das ist es. Ne? Der zieht da so hoch. Und genauso ist es bei den Elektroautos aus. Ich habe das erste Mal ein Elektroauto gefahren. Da dachte ich nur, ja, jetzt leck mich doch. Also das ist ja unglaublich. Genauso wie ich in der Fahrschule war, der ein oder andere weiß es ja, bei Mike oben in Niebel. Der hat ja einen Wasserstoff, der hat zwei Wasserstoffautos und da ist es ja ähnlich. Das Ding hat ja auch zusätzlich nochmal eine kleinere Batterie, so als, ich sag jetzt mal Anfahrhilfe, wenn du so möchtest. Aber auch da, wenn du da drauf drückst, kommt dieser blöde SUV, der prügelt dich so dermaßen in die Sitze, das ist unglaublich. Und genau das will ich. Und erschwerend kommt noch hinzu, das darf man nicht vergessen, was alles an Bauteilen wegfallen, die normal kaputt gehen könnten. Ne? Und das ist das ist ja gerade das Geile. Normalerweise dürfte an so einem E-Auto so gut wie nichts mehr kaputt gehen. Außer die Batterie, die man dann irgendwann auswechseln muss. Mhm. Wahrscheinlich. Aber guck mal, du hast keine Kupplung mehr, du hast kein Öl mehr. All diese Sachen, die Wartungskosten sind ja so gut wie auf null bei den Teilen. Ja. Das ist schon genial. Ja, das Einzige, was du wirklich regelmäßig warten musst, ist die Bremse. Und selbst die auszutauschen, wird auch sehr lange dauern, weil durch Rekuperation bremst du ja mit den Elektromotoren ab. Und wirklich nur in den letzten Momenten brauchst du die Betriebsbremse. Und ja, das Ding hat einfach nur Vorteile im Moment. Ja, und ich weiß, die Anschaffungskosten, die sind immer ein bisschen höher, noch bei einigen Modellen zumindest. Ich habe auch schon Modelle gesehen, da ist es genauso teuer wie ein Verbrenner. Ja, also ich verweise da mal gerne auf den E-Corsa zum Beispiel oder Hau ab. Also das macht man aber nicht. Das macht man aber nicht. Nein, ich weiß. Also Rainer, hast du dieses komische Gefährt von Opel gesehen? Also ich habe es in meiner Insta-Story geteilt gehabt. Hast du das gesehen? Nee, ja, doch, habe ich gesehen. Ja. Ey, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Wie heißt denn das Ding? Vor allen Dingen sieht das aus wie so ein. Ja, wie soll ich das? Wie soll man das? Wie hieß denn das komische Modell von Fiat? Der Multipler. Ja, genau, richtig. Der sieht so aus, als wenn das ein Multipler war, der kurz in der Presse war. Also ganz komisch sieht das Auto aus. Da braucht sich Opel wirklich nicht wundern, dass die keine Autos verkaufen. Also wer sich diese Karre kauft, also sorry. Also ich habe das gesehen, und gestern bin ich mit dem Motorrad gefahren, Motorrad gefahren. Und da bin ich tatsächlich an einem Opel-Autohaus vorbeigefahren, da stand dieses Teil auch draußen. Ich wäre fast in der Leitplanke verendet vor Schreck, als ich dieses Teil gesehen habe. Ich wollte aber nicht drehen und mir das angucken. Ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt. Ich weiß auch nicht. Also das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte ja den Corsa, ne, den Elektro-Corsa. Der kostet ja genauso viel wie der normale Corsa in der Vollausstattung. Ist genau derselbe Preis, nur dass halt nicht gefördert wird. Rainer, Der heißt E-Rox. Ach du Scheiße. Ich möchte bitte, dass du dir dieses Auto kaufst. Nein. Da sehe ich dich drin. Ja, genau. Da sehe ich mich auch. Nein. Ich habe das ja zum ersten Mal tatsächlich bei dir in der Story gesehen. Ich denke, Alter, wo hat er das Ding denn her? Ich habe keine Ahnung. Wo hat er das denn gesehen? Ja, da ist er. Ja, ich sehe es. Oh, wow. Ich habe Rainer gerade Automotor und Sport einen Link geschickt. Ach du Scheiße. Was haben die sich dabei gedacht? Also, da muss ja wie beim Multipler, da muss ja einer das gezeichnet haben. Das ist ja beim so. Einer zeichnet das ja grob, dann wird das ja zu seinen Vorgesetzten gegeben, die geben das weiter und die sagen, okay, das machen wir mal so ein Tonmodell. Die machen ja so ein Tonmodell davon. Ja, genau. So, und dann hat sich dann einer hingesetzt und hat davon ein Tonmodell gemacht. Und spätestens da hätte ja einer sagen können, nee. Aber auch da haben die gesagt, ey, super. Und dann wird das Ding jetzt gebaut. Also da sind doch mehrere Entscheidungsträger, die meines Erachtens irgendwie ich denke mal, dass der so gebaut wurde, konzipiert wurde, dass der quasi mega Reichweite hat und E-mäßig und bla bla. Aber trotzdem muss dir auch ein Auto noch gefallen. Ja, also das Ding sieht, ich sehe schon, da vorne steht, bereits 15-Jährige können in 2,41 Meter kurzen Zweisitzer fahren, ja. Ich sag mal so, wenn du jetzt ein 15-Jähriger Bengel bist und du musst jeden Tag irgendwie zur Schule, zur Uni, wie auch immer, dann ist das vielleicht eine Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, aber da wollen wir doch nicht hin. Ich denke, wir wollen. Ja, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da wollen wir doch eigentlich nicht hin. Wir wollen doch hin zu den Öffis. So, aber meine Güte, das ist kein Auto. Nein, das ist kein Auto. Nein, das soll kosten so 8.000 roundabout in der kleinsten Ausstattung. Ja. Warum baut Opel jetzt ein Auto, was hier mit Führerscheinklasse A, also Motorrad und M, Trecker gefahren werden kann, mit 45 km/h? Also bitte, also das brauchen wir jetzt nun wirklich. Ich weiß nicht, was sich dabei denken. Also kann mir nicht vorstellen, dass das ein Erfolg wird. Also ganz ehrlich, da würde ich mir lieber einen Elektroroller holen. So da mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Ne? Ja, weil ja. Ich fahre nur viel kurze Strecken und all sowas. Und da ist so ein Ding ja optimal, ne? Es sei denn, du willst einkaufen, dann bist du wieder am Arsch. Ne? Aber ich habe tatsächlich, jetzt wo du es gerade sagst, so ein E-Roller, ich fahre ja auch was zum LKW mit meinem Diesel, ja, fahre ich, was ist das, 4 Kilometer. Mhm. Da könnte ich mich auch auf so einen Roller. Ich würde ja auch mit dem Motorrad fahren, das Problem. Also ich fahre jetzt, ich denke mal Montag, nee, jetzt fängt es wieder an zu regnen, aber dann fahre ich mit dem Motorrad. Weil es, die Frisur ist halt immer im Eimer, ne, wenn du Helm drauf hast, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich sag dazu aber mal liebevoll Helmfrisur. Ja, Helmfrisur, genau. Aber gut, da kann ich mir ein Cap aufsetzen, nachts ist es eh egal. Ja. Aber so ein E-Roller ist schon was Geiles. Ne? Aber wie lange ist die Wartezeit bei so einem E-Roller mittlerweile? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich würde mir tatsächlich, weil ich ungeduldig bin, Gebrauchten kaufen. Bist du auch so ungeduldig wie ich, ja? Ja, das ist immer schlimm. Meine Schwester, die hat sich vor kurzem Auto bestellt, hat den jetzt auch endlich bekommen und die Wartezeit war ein halbes Jahr länger als angekündigt. So, ich wäre da schon amok gelaufen, glaube ich. Also weiß ich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem bei Twitter halt mal gesehen, jetzt gerade mit den Gaspreisen und so, da kommt ja richtig was auf uns zu. Ne? Das ist, glaube ich, den meisten gerade in unserer Branche, Entschuldigung, gar nicht so bewusst, ne, was da für Mehrkosten. Da hat einer getwittert, der hat den zukünftigen Abschlag von seinem Anbieter zugesandt bekommen. Er lag normalerweise bei 200 und irgendwas oder 180 im Monat oder so und da lag er dann irgendwas bei 700. Ja, ja. Das ist ja auch das, was ich sage. Wenn du jetzt rede ich nur für die Spedition, für die wir fahren, also aus dem Blickwinkel. Natürlich gibt es auch andere Blickwinkel, das weiß ich selber. Aber um auf das Thema Elektromobilität nochmal zu kommen, wir haben so viele kurze Touren, wo sich zum Beispiel der E-Aktros doppelt und dreifach bezahlt macht, aber ich sehe kein einziges Elektrofahrzeug bei uns. Ne? Also gerade durch die steigenden Kosten, egal ob das Diesel, ob das Gas ist. Wir haben von Iveco den S-Way, die Gas-LKWs, davon haben wir 3, 4, 5 Stück rumfahren. So. Aber da werden die Kosten ja auch explodieren. Weißt du, was ja, ich meine? Das hat mir von Tutrans, der auch gesagt, das war halt ein völliger Fehltritt. Ne? Du hast, die haben sich ja damals, ich glaube, wir haben 3 oder so geholt. Ein Scania und 2 Iveco. Mhm. Und ja, die rechnen sich jetzt absolut überhaupt nicht mehr, ne, bei den Gaspreisen, ne? Ja, genau. So, und bei der Spedition Vogt ist das so. Das Gelände ist alles relativ neu da bei uns. Die funktionieren komplett autark. Die haben also eine riesige Photovoltaikanlage drauf, haben Stromspeicher draußen, den Container in Form von alten Elektroautobatterien und so. Die könnten praktisch, ich sag jetzt mal plus minus null, diese kurzen Touren mit Energie versorgen. Und da frage ich mich, warum macht man das nicht? Gibt es einen Grund für die Spediteure, warum man das immer noch nicht in Erwägung zieht? Würdest du da eine Idee haben, warum das so ist? Weil die E-LKW? Nee, oder welche? Ja, genau. Es gibt ja von Actros schon welche, die kleinen. Für die, ich rede ja jetzt nur von den kleinen Touren, die wir haben. Ach so, ne? Für den Nahverkehr meinst du? Genau, ja, richtig. Ja. Ne? So, die kommen nicht mal auf 200 Kilometer den ganzen Tag, ne? Weil die nur in der Stadt rumgurken. Und da frage ich mich, warum machen die das nicht so? Warum stellen die sich in dieser Ladesäule hin, holen sich da, keine Ahnung, 1, 2, 3 so eine E-Aktrosen? Ja, und die sind doch vom Energieaufwand her, werden die sich komplett alleine tragen? So, das verstehe ich nicht. Also, wenn ich Unternehmer. Ja, vielleicht der hohe Anschaffungs-, vielleicht ist die Anschaffung einfach noch zu hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ne? Ich habe noch nicht nachgefragt. Ja, das ist halt. Aber so wie du sagst hier mit Wasserstoff. Alter, das wäre wieder eine ganz andere Nummer. Ja, ja, also ich hätte auch voll Bock drauf. Also ganz ehrlich, dann ist halt die Frage, wo wird das Ding getankt? Und das ist ja beim E auch so das Problem. Bei PKWs an den Raststätten etc. hast du ja genug Säulen mittlerweile, wo die E-Autos getankt werden können. Ja. Ist ja auch immer ein Irrglaube, wo Leute sagen, ja, ich stelle mich doch da nicht eine Stunde hin und warte, bis der voll ist. Brauchst du ja gar nicht. Als wenn ich so oder so mein Elektroauto immer vollladen würde. Das mache ich nicht mal bei meinem Verbrenner. Ich fahr fast immer nur auf Reserve rum. Okay, das ist jetzt mein Problem, aber ist wirklich so. Wenn die Lampe anspringt, dann fahre ich zur Tanke, dann tanke ich für einen Fuffi. So, dann ist der Tank nicht mal halb voll mittlerweile. Ja, und dann war's das. Mit einem Elektroauto würde ich es nicht anders machen. Du fährst mit dem Elektroauto, keine Ahnung, wenn du jetzt eine lange Strecke fährst, je nachdem wie Reichweite ist, und bevor du am Ziel ankommst, dann machst du nach 3 Stunden oder was weiß ich halt eine Pause, schließt den an und lädst den halt eine halbe Stunde, isst dabei ein Butterbrot oder was weiß ich oder rauchst ein oder was auch immer, was du machst, und dann ist der meistens bei den, ich glaube Kia hat auch ganz, der lädt auch sehr schnell, da ist er wieder bei 80% Akkuleistung, ja. Und da kommst du beim Ziel auch schon wieder an. Na, also das ist halt 20, 30 Minuten, die du halt dann einen Zwischenstopp machst und da kannst du halt die Beine vertreten. Also das wird halt immer schlimmer erzählt, als es eigentlich ist, ne? Ja, genau. Oder auch, wenn mich Leute ansprechen und sagen, ey, ich habe aber keine Lademöglichkeit bei mir vor der Tür. Und dann ist meine Gegenfrage immer, wieso hast du denn eine Zapfsäule bei dir vor der Tür? Da kommt meistens nichts. Da kommt, ja, aber ist doch so, oder? Warum muss man denn zwingend vor der Tür laden? Das verstehe ich nicht. Was willst du denn überhaupt für ein E-Auto holen? Es gibt ein paar mehr, die da in der Auswahl sind. Einmal den Hyundai Kona E, dann den Tesla Model 3 und tatsächlich den E-Corsa. Warum diese drei Autos, kann ich auch sagen. Ich fahre jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit. Die müssen schon ein bisschen Reichweite haben. Und das sind die Modelle, die halt am weitesten kommen. So, und ein reines Elektro-Stadtauto, wie jetzt zum Beispiel der Nissan Leaf oder so, oder meinetwegen jetzt auch der komische neue Opel da, die kommen für mich halt überhaupt nicht in Frage. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche ein Auto, das so roundabout 400 Kilometer kommt, und da fiel die Auswahl halt auf diese drei Autos. Das ist der Grund. Da bin ich wahrscheinlich bei den dreien, würde ich tatsächlich sagen, Team Tesla, ne? Ja, genau. Tesla schreckt mich, das einzige... Nee, es gibt mehrere Sachen, die mich bei Tesla abschrecken. Und zwar die Verarbeitung. Es ist ein amerikanisches Auto. Wer sich amerikanische Autos schon mal angeguckt hat, weiß, dass die nicht so geil verarbeitet sind. Also mit Spaltmaße hin und her. Das ist aber, ich sag jetzt mal, ein Meckern auf hohem Niveau. Das hat mir aber vor kurzem schon mal jemand erzählt mit den Spaltmaßen. Das warst du aber nicht, oder? Nee, das war ich nicht, nee. Ja, hat mir irgendwer auch gesagt, ich soll mal bei Tesla darauf achten, auf die Spaltmaße. Das ist halt so, die Verarbeitung bei Tesla. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es war. Erzähl erst mal zu Ende. Ja, genau. Also, was mich denn noch bei Tesla abschreckt, ist tatsächlich der Preis. Gerade wenn du die Long-Range-Modelle haben willst, dann bezahlst du richtig. Ne? Dann, und ja, das ist so, da hadere ich noch mit mir. Bin ich ganz ehrlich. Also, aber fest steht auf jeden Fall, dass der nächste ein Elektro wird. So. Jetzt also der Tesla Model 3, kleinste, kostet 50.000, ne? Ja, genau, richtig. So, da kriegst du den Hyundai Kona E, ist eine Art SUV, wenn man das so sagen darf, den kriegst du dafür schon hinterhergeworfen. Ne? Also komplett ausgestattet. Klar, man rechnet dann natürlich auch noch die Förderung mit runter und hier und da und bla und blub und kommt dann am Ende dann auf seine Leasingrate, Finanzierungsrate, je nachdem, wo drauf man Bock hat. Und schauen wir mal. Ja, Umweltbonus 7.500, kannst du dann noch runterrechnen von den 49, dann liegst du dann bei 43, 42, je nachdem, ist die kleinste Ausstattung. Ja, es ist dann schon noch es ist eine Hausnummer, ne? Ja, genau so. Und wenn ich dann überlege, gehst du jetzt wirklich fast nur noch fürs Auto arbeiten? Ich weiß, es ist übertrieben, aber mir kommt das immer ganz schnell so vor, ne? Wenn du eine Rate hast, die über 350, 400 Euro liegt im Monat, dann habe ich schon leicht Pipi in den Augen, ja. Ja, also es steht hier auf der Seite, wer die Rate bei 49,9, was da kostet, wer die Rate 533 Euro. Das ist schon, boah. Ja, genau, richtig. Und ist es das Long-Range-Modell, ja, ne? Nee, das ist der mit 491 Kilometer Reichweite. Ja, genau. Maximale Reichweite liegt da bei 59.490. Ja, super. Genau, da hast du eine Rate von 654 Euro, das kannst du vergessen. Ja, genau. Also wie gesagt, das normale Modell würde mir tatsächlich schon reichen mit seiner 400 Kilometer Reichweite. Und das hat Tesla übrigens auch gelogen. Die ganzen YouTuber, die das Ding getestet haben, kommen alle nur 400 Kilometer, nicht 490. Aber du darfst halt keine Nebenverbraucher anmachen. Ja, genau, richtig. Scheiß auf Klimaanlage oder Heizung im Winter. Ja, genau, bitte abends kein Licht anmachen, da komme ich noch 30 Kilometer weiter. Ja, genau. Ich habe das in einem Podcast gehört, ist sehr spannend gewesen. Und zwar das sind Journalisten, die ich da immer höre, deutsche Automobilhersteller gefragt, weil die Deutschen haben ja die E-Mobilität komplett verschlafen. Ja, das ist ja kein Gerücht. Ja, genau. Und dann haben die gefragt, Tesla, wie weit ist denn Tesla den deutschen Herstellern in Sachen E-Mobilität eigentlich voraus? Und da hat der gesagt, von der Technik her, also von Prozessoren und so, da ist Tesla einfach einsame Spitze. Von der Technik her, 5 Jahre Entwicklungstechnik ist Tesla den deutschen Herstellern voraus. Yep. So, und jetzt hat, pass auf, jetzt, und das war aber vor, weiß ich nicht, 5 Jahren, als er das gefragt hat. Mhm. Und dann hat er jetzt vor kurzem wieder ein Treffen gehabt und hat gefragt, so, jetzt hat der, die deutschen Hersteller haben jetzt hier aufgeholt, es gibt ja immer mehr E-Autos von deutschen Herstellern. Wie weit sind denn die, ist denn jetzt die Spanne, wie weit ist denn Tesla jetzt den deutschen Herstellern voraus? Da müssten wir jetzt ja mal ein bisschen aufgeholt haben und da hat der gesagt, aktuell 10 Jahre. Ja. Das heißt, Tesla hat den Vorsprung weiterhin ausgebaut. Das heißt, Tesla ist in Sachen Prozessoren und Technik den deutschen Herstellern jetzt mittlerweile 10 Jahre voraus. Aber die Verarbeitung, und da kam das her, gerade Spaltmaße etc., wenn man mal einen Tesla irgendwo sieht, soll man mal gucken, dass das, was du gerade gesagt hast, das ist wohl ein Manko, was Tesla wohl hat, ne? Die Verarbeitung. Ja, genau. Also ich kenne da jemanden, der hat sich einen neuen Tesla bestellt. Das ist auch total witzig gewesen. Der hat den Kofferraum nicht auf und zu gekriegt. Das, also wegen der, ich denke, ah, das kann doch nicht sein, Alter. Nagelneues Auto, was macht Tesla denn da? Und es war im Endeffekt, war das nichts Wildes, ne? Das waren ein paar Schrauben nachziehen, hier eine Mutter, hier eine Unterlegscheibe drunter und dann ging's so. Aber das darf nicht passieren. Nicht bei dem Preis und nicht bei der Technik. Das, aber ja, na gut. Das. Ja, bei dem Preis, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Wir sprechen hier von kleinstem Modell von 50.000 Euro. Ja? Wahnsinn. Ja, genau. Wahnsinn. Das Model Y, das kommt auch nicht in Frage für mich. Das ist nämlich auch zu teuer. Hm. Aber es wird in Deutschland produziert. Und dann weiß ich gar nicht, wie da das so mit der Verarbeitung ist. Weil ich glaube, wenn da hier in Grünheide, in diesem Tesla-Werk, so die Durchschnittsdeutschen arbeiten, die kündigen sofort wieder, wenn die so ein Auto bauen müssen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die da schon wieder besser geworden sind, was die Verarbeitung angeht. Da kostet das kleinste Modell ist der Modell Y, ist das jetzt ein höherwertiges als der Dreier oder wie? Ich würde die miteinander gar nicht vergleichen wollen, weil das Model Y zählt unter die Kategorie SUV. Und ist ja praktisch, okay. Ich sag jetzt mal was anderes, ne, als dieser Coupé, dieses Model 3. Aber. Ja, liegt ja bei stolzen 57.000, ne? Geil. Ja, genau. Ach, hast du gerade nachgeguckt? Ja, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. 57.000. Ja, das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall, Ich bin gespannt auf der IAA, was man da alles sieht und wen man da alles so trifft und hin und her. Also was da die... Man hat ja jetzt noch nichts so gelesen. Also ich habe jedenfalls nichts gelesen, ob jetzt die Hersteller, die Nutzfahrzeughersteller auf der IAA irgendwelche revolutionären Errungenschaften präsentieren. Hast du da irgendwas gehört? Nee, gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe auch meinen Chef gefragt, der ist da nämlich aber voll mit dem Thema und nö. Also er hat zumindest nichts gehört. Das heißt jetzt nicht, dass sie da nichts vorstellen. Ne? Aber... Ja. Warst du schon mal auf der IAA? Nee, gar nicht. Das sage ich ja, das ist das allererste Mal. Mein Chef hat mich auch dreimal gefragt und so. Weil er war bei mir im Stream und da habe ich das gesagt. Ich sage, plan mich mal ein mit IAA und so. Da hat er mir nachher per WhatsApp geschrieben nochmal so, willst du wirklich mit? Ich bin schon 13 Jahre in der Firma, noch nie mitgekommen. Ne? So, ich sage, ja, ich komme mit. Und ja, ich freue mich da drauf. So, das, Gehst du privat komplett hin oder streamst du von da? Ich will gar nicht streamen. Ich würde gerne tatsächlich eher ein Video machen wollen. Genau deshalb, weil ich das nicht kenne. Ich weiß nicht, wie das ist auf der IAA. Ich weiß gar nicht, die Gegebenheiten, ich kenne die alle nicht. Und deswegen würde ich lieber ein Video machen wollen. Und in Ruhe mit dir einen Kaffee trinken, wenn du da bist. Ja, ich werde versuchen, den Samstag da zu sein. Ich werde mir dann da ein Hotelzimmer nehmen oder so, weil ich keinen Bock habe, wenn ich es wirklich schaffe, 2 Tage da zu drehen, dann wieder nach Hause, wieder zurück, das ist Quatsch. Ja. Also sind fast 1400 Aussteller da, ne, so wie ich es gerade gesehen habe. 1400, ja, das stimmt, das steht auf der Webseite, ne? Ja, genau. Ja, da bin ich mal gespannt, was es da für Neuigkeiten und Innovationen gibt. Was mich auch interessiert ist, was sie in Zukunft für den Fahrer machen, weißt du, was ich meine? Also nicht nur für die Spediteure, sondern auch für die Fahrer. Was da passiert? soll da passieren? DAF hat vorgelegt mit 30 Zentimeter mehr Platz, ne? So, ziehen die anderen Hersteller nach? Weiß man nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube das auch nicht. Weil es ist ja immer ein langer Entwicklungszeitraum bis so ein Fahrerhaus. Es ist ja meistens so um die 10 Jahre. Das heißt, die hätten dann jetzt vor ein paar Jahren, guck mal, wir hatten alles schon released. MAN hat das neue Modell released. Ja. Scania vor 5, 6 Jahren. Renault, Volvo, haben die ein neues Fahrerhaus? Ich glaube, Volvo wären die nächsten, oder? Ja, Volvo müsste jetzt langsam wieder dran sein, tatsächlich, ja. Iveco hat ja erst mit dem S-Way. Ja. Genau, wenn, dann müsste Volvo irgendwas dahin schmettern. Was sagst du eigentlich zu dem S-Way? Also ich bin da begeistert von. Also vom Aussehen her. Man sieht halt viel Scania, aber man kann halt nicht alles neu erfinden. Jeder Hersteller guckt beim anderen irgendwas ab. Wir haben den tatsächlich mit Luftfederhaus, Fahrerhaus, Entschuldigung. Mhm. Es war ein geiles Fahren. Allerdings hast du innen halt immer noch dieses klobige Plastik, ja, das bleibt halt Iveco. Aber die Fahrer, die bei uns Iveco fahren, und das sind tatsächlich viele, die fahren den wirklich gerne. Ja, ist bei uns genau dasselbe. Also die sagen auch so, ja, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Stralis, ich sag ja, das kannst du wahrscheinlich abhaken, ne, den Vergleich, weil da hat Iveco, ich sag jetzt mal, einen Quantensprung hingelegt, ne. Und ich habe den Stralis ja auch schon fahren müssen. Die Betonung liegt auf müssen. Und ich, das, ohne Witz, das war, ich habe ja für Universaltransport gefahren und, also Subunternehmen für Universaltransport. Und mein DAF hat nun mal nur 2 Achsen. Und wir hatten eine Tour, dafür brauchten wir einen 3-Achser. Und hat Universal gesagt, ey, macht nix, der und der ist gerade krank, kommst du nach Hamburg auf den Hof, der steht da, nimmst du dir weg. Ich denke, ach du Scheiße, kannst doch nicht eine ganze Woche mit dem Stralis fahren, Alter. Und, ja, dann bin ich den gefahren und also am Ende der Woche war ich so angepisst, dass kein Auto für mich, absolut kein Auto für mich. Ja, vor allen Dingen, als ich den gefahren habe, und das ist halt, warum viele, die den alten Stralis fahren, die haben ja immer Nebelscheinwerfer an, ist der Grund, weil die Hauptscheinwerfer so dunkel sind. Also ich habe ja selbst die Fahrbahnmarkierung nicht richtig sehen können und musste deswegen Nebelscheinwerfer machen. Also der alte Stralis, Kraft hat der, es konnte Iveco immer, die Motoren sind echt grandios. Das stimmt, ja. Ne? Aber der S-Way, das sieht schon geil aus. Also da muss man schon Iveco Props geben, dass die den S-Way, der sieht schon gut aus und schön böse und so, ne? Ja, richtig, genau. Und jetzt hat ja Daimler hat ja den neuen Western Star enthüllt in Amerika. Und da geht's jetzt auch hin, das ist, glaube ich, auch eine Vollautomatik. Also jetzt die Amerikaner müssen sich jetzt auch langsam an, also wenn es jedenfalls hier Western Star, was ja zu Daimler gehört, müssen sich jetzt ein bisschen auch an Automatik gewöhnen. Also das sieht so ein bisschen sehr europäisch aus, die Fahrerkabine tatsächlich. Jetzt werden die Amis auch immer fauler. So ein Ding ist das. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Amis überhaupt mit ihrer Scheißschalterei, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin ein absoluter Verfechter von der Schalterei. Im Baustellenverkehr, verstehe ich das? Ah, ich sag genau dasselbe. Genau dasselbe sage ich. Ja, danke. Warum kauft man sich auch ein Auto mit Gangschaltung? Warum? Ja, wenn du nicht gerade im Baustellenverkehr bist und macht das keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Jetzt haben auch viele schon gefragt, so, ja, warum denn unbedingt Baustellenverkehr? Ich sage, naja, die meisten Automatikautos schalten da, und ich weiß, du kannst sie auch manuell schalten, aber die schalten da halt einfach nicht gut. Und selbst wenn du, ich weiß es von einigen LKWs, selbst wenn du im manuellen Modus bist und du hast eine bestimmte Drehzahl erreicht, wird da trotzdem schalten. So, und ja, das kannst du auf einer Baustelle nicht gebrauchen. Ne, gerade wenn du durch Schlaglöcher fährst, steil bergauf, unebenes Gelände und so weiter. Wie oft habe ich meinen DAF verflucht im Gelände? Also ganz oft. Und wie oft habe ich ihn versenkt? 2-mal. Richtig versenkt. Es war lange trocken, dann hat es geregnet. Und dann war da auf der Baustelle eine schwimmende Schicht Sand. Das hört sich jetzt komisch an, aber das sah so aus, als wenn das ganz normaler Untergrund ist. Hat sich nichts bewegt oder so, wo man sagen könnte, ah, da ist Wasser. Nee. Und dann kriegst du noch von dem Polier angezeigt, wo du hinfahren musst. Und es war halt genau diese Wasserstelle, weil er hat das auch nicht gesehen, dass da ein Riesenloch ist und der Sand praktisch schwimmt auf dem Wasser. Und ich fahre da rein und ohne Witz, Kai, bis zu den Lampen war die Karre weg. Da kommst du nicht mehr raus. Oha. Das war also, der Wasserspiegel war ganz kurz vorm Eintritt in den Innenraum. Ich denke, ach du Kacke. Und dann ging das Drama los. Dann kamen die mit dem Stapler und wollten mich mit dem Stapler. Ich hatte voll, ich war voll beladen. 25 Tonnen Betonplatten drauf, 2 Stück hinten. Und Ich sage, Alter, mit dem komischen Stapler ziehst du mich nicht raus. Doch, der hat Kraft und so. Ich sage, ja, dann mal los. Dann hat der den Stapler noch versenkt, der lag dann auch drin. Das war so, der Typ nass, komplett nass, aber egal. Auf jeden Fall war der nur noch am Schimpfen. Dann musste dieser Raupenkran, der musste dann die Position ändern, um uns denn danach herauszuziehen. Und wer so einen Raupenkran kennt, weiß, dass die Dinger nicht wirklich schnell sind. Ne? Also die fahren wirklich nur 2-3 km/h. Und das war ein Krampf. Aber der hat nachher den LKW samt Trailer spielen leicht rausgeholt. Aber ja, so viel zum Thema versenkt. Wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Ist ja, egal. Du bist da gekommen wegen Schaltgetriebe. Richtig, genau. Das wäre mir nicht passiert mit einem Schalter. So, weil die Räder, die fingen an durchzudrehen, das Heck rutscht runter und zieht praktisch durch das Gewicht vom Trailer alles hinterher. So ist es passiert. So, mit einem Schalter wäre mir das nicht passiert. Hundertprozentig nicht. Ja, aber wie gesagt, so auf lange Strecken hin und her, mein Gott, es gibt ja immer so viele Verfechter, gerade bei Social Media, wo dann ältere LKW-Fahrer die Jüngeren dann rund machen und ja, wir haben doch mit Schaltgetriebe gelernt, das macht ja heutzutage keiner mehr und bla bla hin und her. Warum sollen die jungen Fahrer denn Schaltgetriebe lernen? Macht gar keinen Sinn. Splitten und halbe Gänge und bla bla bla. Warum? Ja. Ist doch gar nicht mehr nötig. Die haben so gute Automatikgetriebe. Ja, ja. Genauso wie, da muss ich MAN loben. Ich mag MAN eigentlich gar nicht. Ne? Das mit dieser Topografie im Automatikmodus. Hast du das schon mal gehört und gesehen? Nur ja, das hat ja Scania auch. Ach, Scania hat das auch, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Also, eigentlich alle. Mercedes auch. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, haben alle topografisches Getriebe, das halt vorm Berg runterschaltet und so. Das hat ja nicht MAN erfunden. Nee, ich kenne das halt nur von MAN, ne? Also, ach so, nee, das hat Scania auch und das hat Mercedes auch und ja. Ja. Aber ich muss eine Korrektur, weil ich es gerade gesehen habe, am 10.06. kam eine Pressemitteilung raus, dass tatsächlich Scania E-LKW Premiere hatte. Also tatsächlich, Scania kommt auch mit dem E-LKW um die Ecke. Okay. Schafft so bis zu 320 Kilometer, 624 Kilowattstunde Kraft hat der. Okay. Bis zu 320 Kilometer kann der zurücklegen. Ja, das schaffe ja ich noch nicht mal meine Tour zum Kunden runter. Ja. Das kannst du noch vergessen. Ja, genau. Also guck mal, für meine Tour wäre ein LKW gut, der 400 Kilometer schafft. Also 450, sagen wir mal, damit ich ein bisschen Puffer habe. So. Aber die muss er vollbeladen schaffen. Dann bin ich mir sicher, dass ich meine Tour kriege. Also, wirst du denn, ich kann ja immer den Stream nicht gucken unter der Woche, weil ich ja selber zur selben Zeit fahre wie du. Mhm. Da, ne? Ja. Deswegen kann ich nicht gucken. Hast du denn längere Zeiten an der Rampe oder wie machst du das? Ich mache meine Pause an der Rampe tatsächlich. Also die zweite Hälfte. Da könntest du ja dann zwischenladen. Da könnte ich zwischenladen, genau. Das heißt aber wieder, dann fehlt Infrastruktur bei den Ladestellen, ne? Ja, genau. Das ist aber die Idee, die ja viele haben, dass wenn man dort dann B&N laden wird oder seine Pause macht, dass man dann da eine Dreiviertelstunde zwischenladen könnte. Ja, genau. Dann würdest du damit ja auch zurechtkommen. Auf jeden Fall, ja. Dann komme ich damit sogar super zurecht. Ja, ich würde es nicht schaffen, weil der jetzt, sagen wir mal, er schafft 300 Kilometer, eine Strecke runter bis nach Hemmoofen sind etwas über 300 Kilometer. Und dann habe ich halt die ganzen Berge. Das würde ich halt dann nicht schaffen darunter. Mhm. Aber du könntest es halt tatsächlich dann schaffen. Für dich wäre das ideal dann. Ja, ja. Ich würde mich auch da sofort drauf einlassen. Mein Chef ist so, ja, wie soll ich das sagen? Ich sage immer Evolutionsbremse. Aber da würde ich in die Kategorie, würde ich ihn tatsächlich auch stecken. Ne? So von wegen, was vor 50 Jahren funktioniert hat, funktioniert jetzt auch noch. So weißt du. Und ich glaube, die IAA ist eine Chance für mich, ihn mal ein bisschen umzupolen, ne? Ein bisschen anders zu denken, glaube ich. Auch noch mit einem Grund, warum ich mitfahre. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt, oder was die jetzt mit den Autonomen fahren. Das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Da will ich mich auch mal ein bisschen informieren, was die da jetzt alles Neues haben, weil es wird nicht mehr so lange dauern. Dann fahren die Dinger, dann machst du begleitendes Fahren. Ich glaube nicht mehr, dass das 10 Jahre dauert. Das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Ja. Auf der normalen Geradeausstrecke hin und her, glaube ich, wird da viele LKW dann selber lenken und wenn es von der Autobahn runtergeht, dass man dann wieder manuell eingreifen muss. Ich glaube, so 6-7 Jahre, dann dürfte das, ist ja, wie gesagt, schon freigegeben vom Gesetzgeber her. Aber ich denke mal so 6-7 Jahre, so, dann fahren die Dinger begleitend. Also du sitzt natürlich hinterm Steuer, aber der LKW lenkt das meiste alleine. Ich glaube, das wird dann schon soweit sein. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich habe mich auch lange mit dem Thema befasst, gerade was autonomes Fahren angeht. Das Problem im LKW-Bereich ist die Kommunikation unter den autonomen LKWs. Und die ist im Moment zumindest, Stand jetzt, zwingend erforderlich. So, und wer das deutsche Mobilfunknetz kennt, weiß, dass das nicht funktionieren wird. Wir haben doch ein super Mobilfunknetz. Ja, doch. Es gibt eine Stelle auf der A5, genau, da bist du genau neben Frankfurt. Mhm. Ja, hast du auf einmal kein Netz mehr. Das musst du dir mal überlegen. Ja, das kenne ich aus Hamburg. Das war ganz lange so, dass du fährst in Schnellsen rein, also Stadtgrenze Hamburg, hast auf einmal, ist nicht lange, aber du hast halt für 2-3 Minuten gar kein Netz gehabt. Jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber das in einem Ballungsgebiet, Kai, ist der Grund, warum ich mit 3 Netzen gleichzeitig streamen muss, damit der Stream einigermaßen anständig läuft. Das kann doch nicht sein. Ja, es ist wahr. Also, wie unser Staat hinterherhinkt in so vielen Sachen, da frage ich mich ernsthaft. Und ich bin fest der Meinung, es liegt einfach daran, weil unsere Politiker jahrzehntelang die ganz normale Tagespolitik machen mussten. Es lief alles ganz normal. Es gab kaum Probleme außer der Reihe. Ja. Gut, die Merkel hatte das mal mit der Weltwirtschaftskrise und sogar hat sie gut gemeistert, weil da haben wir ja als Deutsche nicht viel von gemerkt. Ja. Das muss man ihr ja ganz, ganz klipp und klar mal zusprechen. Aber ansonsten war es halt normale Tagespolitik. Jetzt, wo wir jetzt Probleme haben und was uns jetzt alles einholt, damit sind sie jetzt einfach echt überfordert. Und es dauert auch alles ewig lange, bis sie mal Entscheidungen treffen, bis mal was gemacht wird. Ich meine, wie lange Parkplatzausbau, die Brücken alle marode, die Straßen marode, Mobilfunknetz. Guck mal, ein Beispiel, weil ja viele sagen, ist, für Firmen und so ist das wirtschaftlich, fahren die echt miese ein, weil unsere Mobilfunknetz nicht so gut ausgebaut ist oder unsere Internetgeschwindigkeit nicht gut genug ist. Wenn ich manchmal einen Zoom-Call mit einer Firma habe oder mit meiner Firma ja Redario, diese Jobplattform, wo wir ja bald launchen, dann haben wir manchmal, hat einer von uns, wir sind ja zu dritt, hat einer manchmal keinen Empfang. Dann stottert der rum, dann ist das Bild weg. Und der eine ist in München, in Graz, hier in Österreich. Ich bin ja hier in Deutschland. Und dann hängst du da und denkst, das kann nicht sein. Wenn ich unterwegs ins Meeting reingehen will, habe ich dann irgendwann wieder kein Internet, dann kann ich mich mit denen nicht abstimmen. Und ey, was ist denn daran so schwer, jetzt mal wirklich Tag und Nacht dran zu arbeiten, dass wir mal wieder moderner und dass der Fortschritt mal, also wir bremsen uns so dermaßen aus, wir fahren unser Land vor die Wand, da bin ich echt fest überzeugt, wenn nicht langsam mal da Gas gegeben wird. Ja, genau. Genau dasselbe sage ich auch. Und ich glaube auch, dass die Politiker gerade in den letten Jahrzehnten halt auch einfach zu alt sind. Das ist einfach so. Das ist, soll nicht böse klingen oder so, aber das sind halt Alteingesessene, was nicht unbedingt immer schlecht ist. Das will ich auch mal dazu sagen. Aber da muss frischer Wind rein. Weißt du, was ich meine? Da müssen Leute rein, die jung sind, jung, dynamisch, ideenreich, die sich was trauen. So. Und das fehlt Deutschland schon seit Jahrzehnten. Da hat doch keiner mehr die Eier. So, weißt du, was hast du noch im Social Media auch, Rainer. Guck mal, die kennt sich mit Stream, mit YouTube und mit dem ganzen Kram nicht aus. Dann wird da so eine DSGVO rausgeklöppelt. Muss Rundfunkstaatsvertrag und sind alle überfordert. Die Technik schreitet so schnell voran, dass unsere alten Politiker, die das höchste der Gefühle vielleicht ihr Smartphone haben, überhaupt nicht mit den neuen, modernen Sachen, die wir alle täglich die einfach Standard geworden sind, sich gar nicht mit auskennen und alles ausbremsen und da nicht innovativ voranschreiten. Das ist richtig. Und wir hätten doch auch mal die Möglichkeit. Ich meine, guck mal, nehmen wir das Beispiel Autobahnmaut. Ja. So, statt wie in Österreich oder anderen Ländern, Litauen oder Slowenien und was weiß ich, wie die alle ihre Maut machen etc., hätten wir ja auch einfach nur gucken können, wie machen die das, machen wir das auch so, weil bei denen funktioniert das jahrzehntelang. Richtig. Nein? Wir müssen hier Millionen rausballern, um ein Alleinprojekt an den Start legen, was uns echt so viel Steuergelder gekostet hat. Das ist einer der Beispiele, wo man einfach gucken könnte, was machen die Nachbarländer, was funktioniert bei denen gut, okay, wir machen dasselbe und übernehmen das bei uns. Ich weiß nicht, warum das für unsere deutschen Politiker immer so ein Problem ist. Ich verstehe das gar nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist genauso. Ist genauso wie, ganz kurzer Schlenk darüber, wie Mobbing und Hate Speech im Internet. es gibt so einfache Möglichkeiten, die Plattformbetreiber, sagen wir mal wie meine Plattform YouTube, dazu zu drängen, hey, wenn du dir ein Konto, ein Google-Konto da erstellen möchtest, geht das nur in Verbindung deiner Mobilfunknummer. Richtig. Zweifach Verifizierung. Dann hast du, wenn du da so einen Arsch hast, der dich da beleidigt, nachstellt, Mobbing etc., ich habe diese Probleme nicht, aber ich hatte sie ja 4 Jahre lang oder halt andere, die dann sich ins öffentliche Leben begehen, die dann halt da terrorisiert werden, ganz einfach durch die Staatlichkeit rauszufinden, wer ist das, um den dann abzustrafen. Aber unsere Regierung kommt ja gar nicht auf die Idee, das von den Plattformvertreibern, Betreibern einfach mal zu verlangen. Ja. So. Ne, das hast du ja bei Twitch zum Beispiel auch. Du kannst es ja dann umstellen, also ich könnte es ja auch umstellen, dass du zum Beispiel nur auch für Subscriber den Chat hast, wenn da Leute dich terrorisieren. Das wäre eine einfache Möglichkeit. Aber du kannst Leute, auch die Handy-Verifizierung anmachen. Das oder so, genau. Bei Twitch auch, ja. Genau, bei YouTube ist eine Katastrophe. Ja. Bei YouTube kann jeder, sich da so einen Account machen, der kann sich nennen, wie er will, der kann dir irgendeine Scheiße da reinschreiben, den blockierst du, der macht sich in 2 Sekunden wieder einen neuen oder hat gleich mehrere Accounts gleichzeitig laufen. Ja, ja. Das ist bei YouTube und da muss halt das auch gesetzlich reguliert werden. Aber das Problem ist halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, es sind zu viele ältere Politiker, die sich mit dieser ganzen Thematik nicht auskennen, die dann zum Beispiel zu den Plattformbetreibern sagen können, hey, in unserem Land herrscht eine Meinungsfreiheit, in unserem Land herrscht, dass man nicht beleidigt wird. Wer sich bei euch einen Account machen möchte, um zu kommentieren, muss das verifiziert bekommen. Ganz ja, einfach. Genau, genau. Ja, das nimmt auch immer, also ist mein Eindruck, das nimmt Überhand, ne? Das wird immer mehr. Ja, guck doch die Allgemeinmedizinerin an, die sich das Leben genommen hat, aufgrund von Hate Speech vor letzten Monat. Ja, genau. Naja. Ich meine, das ist eine Medizinerin gewesen, ja? Ja. Und keine 15-Jährige oder 14-Jährige, aber da fängt es doch schon an, da muss man doch langsam mal handeln. Es gibt halt wirklich viele Bekloppte, die ihren Frust dann auf die Tastatur reintippen und dann einen auf den Keks gehen. Ja, ja. Ach, da können wir auch so viel, ey. Ach, wir haben eine Stunde schon wieder rum, Rainer. Oh ja, eine Stunde 37, um genau zu sein. Was? Sind wir schon wieder so viel drüber? Ja, wir sind schon wieder drüber. Junge. Ja, nächste Themen. Hattest du Themenvorschläge? Ich hatte keine tatsächlich. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns die nächste Folge. Ich habe keine Themenvorschläge gekriegt. Nee, keine. Also bis jetzt noch nicht aktuell. Ja, ich hatte so viele die Woche und habe sie tatsächlich vergessen aufzuschreiben und jetzt fallen sie mir natürlich nicht wieder ein. Das heißt, ich schreibe mir die Woche mal auf, was für Themen und dann sehen wir uns halt in Folge 5, ne? Ja, genau. Dann sehen wir uns in Folge 5 und dann schreibe ich auch mal ein bisschen. Also, genau. Was die Woche immer so passiert und so. Also Leute, schreibt uns gerne Themenvorschläge, bewertet bitte dieses Podcast. Wir haben E-Mobilität durchgenommen. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Dann können wir euch auch namentlich erwähnen im nächsten Podcast, was eure Meinung dazu ist. Dafür müsst ihr uns allerdings schreiben. Und die Abmoderation überlasse ich Rainer. Ich sage Tschüss und ich wünsche euch eine angenehme Fahrt nächste Woche, wenn ihr durch die Gegend fahrt. Ja, ciao, ciao. Genau. Tschüss. Und was die Themenvorschläge angeht, Insta-Account, Helden der Straße. Da könnt ihr eure Kommentare hinterlassen. Ihr könnt ganz normale Privatnachrichten schreiben. Alles ist offen. Ihr könnt wirklich, ihr könnt euch das aussuchen tatsächlich, ne? Wie ihr uns kontaktieren möchtet. Am liebsten aber tatsächlich über Insta, über Helden der Straße. Und dann diskutieren wir gerne die Themen aus und ihr werdet auch namentlich erwähnt, logischerweise. Und dann würde ich auch sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir haben schon wieder einen Podcast mit Überlänge, wie immer. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Kommt gut durch die Woche und dann hören wir uns zu Folge 5 nächste Woche Montag wieder. Ich würde sagen, das war's von mir aus, von Kai auch, glaube ich, oder Kai? Genau, wir sind raus. Macht's gut, ihr Lieben. Fahrt vorsichtig. Ciao, tschüss. Tschüss.